Mann. Das ist hier jetzt über Anarchists Against the Wall. Beziehungsweise, wenn Interesse besteht, können wir so ganz generell über anarchistische Bewegungen im Nahen und im Osten sprechen. Zu meiner Rechten Yossi Badal von Anarchists Against the Wall. Er wird speziell über diese israelische Gruppe berichten, da er Teil davon ist und direkt daran, also auch quasi der Gründerinnen- und Gründergeneration, aus der stammt, oder? Ja. Und ich bin Sebastian Kalicher, ich bin bei der Grasnetzrevolution und habe das Buch herausgegeben zum Thema Israel-Palästina. Barrieren durchbrechen, Israel-Palästina, Gewaltfreiheit, Kriegsdienstverweigerung, Anarchismus ist bei der Grasnetzrevolution rausgekommen und beschäftigt sich zu einem Gutteil mit dem Thema, worum es da heute geht. Und das ist zum einen sind das Basisbewegungen in Israel und Palästina, die sich vor allem seit dem Bau der sogenannten Mauer oder Barriere zu einem gemeinsamen Widerstand organisiert haben. Da werde ich kurz was dazu sagen, bevor dann Yossi über die Anarchists Against the Wall mehr berichtet. Kurz zum Aufbau des Ganzen, wir haben auch Filme mitgenommen. Das heißt, ich werde jetzt ganz kurz mal so eine Art die Basics mal da versuchen klarzustellen, worum geht's, was ist der Ausgangspunkt. Dann Yossi, dann würde man sagen, zeigen wir Filme von Demonstrationen, direkten Aktionen in Westjordanland gegen die Besatzung, gegen die Barriere, gegen die Mauer. Und dann anschließend soll Zeit noch für Diskussion und Fragen und Anmerkungen sein. Gut, also der Nahostkonflikt, von dem wir da heute sprechen, soll sich jetzt, oder der Nahostkonflikt heute, wie er heute mal diskutiert werden soll, soll er durch eine andere Perspektive, soll er Perspektivewechsel stattfinden. Und zwar diskutieren wir den Nahostkonflikt, wie er von der Basis hier von unten analysiert und beeinflusst wird. Also im Mittelpunkt unseres Diskurses oder meines Diskurses steht jetzt da nicht die Position von Politikerinnen, Politikern, von Militärs oder sonst was, sondern womit ich mich auch im Zuge des Buchprojekts beschäftigt habe, sind die Meinungen und die Aktivitäten von anarchistischen, gewaltfreien, antimilitaristischen, feministischen Gruppierungen in Israel und Palästina. Da gibt es eine erstaunliche, also die Friedensbewegung, die gibt es ja schon länger, aber worauf mich ich jetzt gerne fokussieren würde, ist eine speziellere Bewegung, die sich im Zuge des israelischen Mauerbaus, sogenannten Mauerbaus im Westjordanland, um 2002 herum begonnen hat zu organisieren. Das ist eine gemeinsame Widerstandsbewegung von Palästinenserinnen und Palästinensern, Israelis und internationalen Aktivistinnen und Aktivisten, die sich dieses gesamte Spektrum des gewaltfreien Widerstands praktizieren dort, also gewaltfreier Widerstand, beziehungsweise es ist zumindest ein unbewaffneter Widerstand. Das heißt, wenn bei Demonstrationen Steine fliegen, ist es ja genau genommen nicht mehr gewaltfrei. Aber es ist in einem Konflikt, wo bewaffnete Auseinandersetzung die Norm ist, schon wieder ein interessanter Schritt in eine andere Richtung, wenn auf Waffengewalt bewusst verzichtet wird. Die Bewegung bezeichnet sich selbst zumeist als gewaltfrei, weil versucht wird, tatsächlich gewaltfrei Widerstand zu leisten in Form von Blockaden, Sabotageakten, direkte Aktionen, das sage ich später noch kurz dazu. Aber das ist auch nicht das Novum an dem Ganzen, also gewaltfreien Widerstand hat es auch in der palästinensischen Geschichte zum Beispiel verstärkt in der ersten Intifada schon gegeben. Das Novum an der ganzen Bewegung ist, dass es dieser Aspekt des gemeinsamen Widerstands, das heißt, dass hier Israelis, Palästinenserinnen und Palästinenser und noch zusätzlich Aktivistinnen und Aktivisten im Ausland sich zusammenfinden und gemeinsam Widerstand leisten. Also das ist so dieses Novum, das vor allem jetzt israelische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in den besetzten Gebieten gemeinsam mit palästinensischen Gemeinden sich der israelischen Armee in den Weg stellen und Widerstand leisten. Eine der aktivsten Gruppen auf israelischer Seite ist eben die Anarchists Against the Wall, die sich 2003, also wenn man das so sagen kann, gegründet haben. Das wird immer nicht so gern gehört, aber so wie wir die Anarchists Against the Wall, wie sie heute auftreten, das kam ungefähr 2003 bei dem Protestcamp in einem palästinensischen Dorf zurückverfolgen sozusagen. Das wird wahrscheinlich oder vielleicht widersprechen, aber gut, warum jetzt Anarchists Against the Wall und warum, was hat es mit dieser Mauer auf sich? Da würde ich vielleicht noch kurz was dazu sagen, damit das klar ist. Also in den seit 67 besetzten Gebieten wurden nicht nur verstärkt Siedlungen gebaut, sondern 2002 ist ein Projekt realisiert worden, das mit einer Mauer bzw. einem Zaun, ich nenne es jetzt einmal einheitlich Barriere, das impliziert alles, versucht wurde, und das, also das war die offizielle Begründung, war als Antwort auf die in einer Hochphase der zweiten Intifada, die verheerenden Selbstmordattentate, war die Begründung, man müsse da jetzt quasi einen Schutzwall bauen, damit man das Einsickern palästinensischer Selbstmordattentäterinnen nach Israel verhindert. Und da gab es dann das Projekt, man baut diesen Schutzwall, wobei sich zum Beispiel vor allem der Likud, Ariel Sharon, eben sich vorerst eher dagegen ausgesprochen, so etwas zu bauen, weil es quasi die territoriale Expansion der Westbank dann so einen finalen Riegel vorgeschoben hätte, aber das hat sich dann doch durchgesetzt. Dieser Plan 2002 ist damit begonnen worden zu bauen, und der Vorwurf von Anfang an von der Linken, von der Friedensbewegung, von der Antibesatzungsbewegung war der, dass man sagt, okay, dieser Sicherheitszaun, wie genannt wurde, dieser Sicherheitsaspekt, das ist ein vorgeschobener Aspekt, in Wirklichkeit geht es um ganz was anderes. Es ist ganz sicher, also nicht aus sicherheitstechnischen Erwägungen erbaut eine Barriere, sondern eine aus geopolitischen Erwägungen. Mittlerweile wird das eigentlich kaum noch bestritten. Also der geopolitische Aspekt wird mittlerweile kaum mehr bestritten. Das war am Anfang auch ziemlich evident, worum es da offensichtlich geht. Kurz, die Barriere verläuft nicht an der grünen Linie, was zwar völkerrechtlich jetzt keine Grenze ist, aber immer als die offizielle Grenze zwischen Israel und der Westbank angesehen wird. Es wäre logisch, wenn ein Schutzwall gegen Selbstmordattentäterinnen und Attentäter auf der Grenze verlaufen würde. Tut er aber nicht, er verläuft zu rund 80% in der Westbank. Bis zu 25 Kilometer schneidet diese Route in die palästinensische Westbank rein, annektiert so de facto um die 10% Land. Der Grund, warum, ich habe leider keine Karte mit, aber der Grund, warum das so eine abenteuerliche Stangenlinie nimmt, sind ganz offensichtlich die israelischen Siedlungen in der Westbank. Es wären so mit dieser Barriere die wichtigsten und größten Siedlungsblöcke de facto an Israel angeschlossen. Praktischerweise befinden sich unter diesen Siedlungen meistens auch die wichtigsten natürlichen Wasserressourcen in der Westbank, die absolut essentiell sind, vor allem in der Region. Also da wird auch der Großteil annektiert. Und Ost-Jerusalem war ein Punkt, der in seinem politischen Gewicht nicht unterschätzt werden darf. Also es gab schon vorher so einen Siedlungsring und Siedlerstraßen, um Ost-Jerusalem vom Rest der Westbank schon rein bautechnisch abzutrennen. Die Mauer ist jetzt quasi so der finale Part zu diesem Projekt, um es quasi de facto zu verhindern, dass Ost-Jerusalem in einer Zwei-Staaten-Lösung mal die palästinensische Hauptstadt wird. Die Zwei-Staaten-Lösung ist ja mit dieser Mauer de facto tot. Also es wird zwar immer von der Zwei-Staaten-Lösung gesprochen, aber da muss man aufpassen, wenn heute zum Beispiel Wiener Napolis von Politikerinnen und Politikern von der Zwei-Staaten-Lösung gesprochen wird, dann ist das nicht die Zwei-Staaten-Lösung, die gebetsmühlenartig von der Friedensbewegung seit Jahrzehnten wiederholt wird, nämlich zurück an die Grenzen von 67, Ost-Jerusalem als Hauptstadt, sondern dass die Zwei-Staaten-Lösung, die jetzt diskutiert wird, zumindest von der politischen und diplomatischen Elite, impliziert Siedlungen und Mauerbau. Das heißt, am Schluss wird von der Westbank so ein kleiner Rest übrig bleiben. Wenn überhaupt, ich bin der Überzeugung, dass es, wenn heute von der Zwei-Staaten-Lösung die Rede ist, muss man differenzieren, von was für eine Zwei-Staaten-Lösung spricht man. Spricht man von der ursprünglichen Zwei-Staaten-Lösung oder spricht man von der Zwei-Staaten-Lösung, die jetzt als eine Zwei-Staaten-Lösung quasi verkauft werden soll? So, das sind jetzt so kurz die Rahmenbedingungen, warum die Mauer und die Barriere da jetzt zu dieser Punkt ist, wo an sich dieser Widerstand entzündet. Wie schon gesagt, gewaltfreier Widerstand, das soll nicht bedeuten, dass man nur appelliert oder Fahnen schwenkt, sondern das bedeutet ganz konkret vermehrt Blockaden gegen Bulldozer, Baugerät, die am Bau der Barriere beteiligt sind. Das bedeutet Lock-ons, zum Beispiel Anketteaktionen an von der Abrodung bedrohten Oliven. Die Mauer, soweit ich das verstehe, ist immer in Bewegung. Wird immer wieder was Neues gebaut. Ja, sie ist noch nicht fertig ganz, ja, aber es ist, also so vom Norden, so südlich von Bethlehem sind momentan, glaube ich, noch nicht ganz fertig, aber so drei Viertel schätzungsweise sind noch schon mehr, aber es gibt immer noch Siedlungen, die jetzt noch reingeschlossen werden. So, es gab doch einfach Löcher, die geblieben sind und jetzt diese Löcher werden nicht einfach dicht gemacht, sondern werden dann die Siedlungen, die entfernt sind, genau. Das ist gerade jetzt, was gebaut wird. Aber es ist doch auch möglich, dass man wieder eine neue Siedlung, da muss man wieder eine neue Schlaufe machen. Ja, für die neue Siedlungen wurde schon das Land genommen. Ist okay. Keine Sorge. Ja. Wie schon gesagt, das Widerstand heißt, da gibt es halt dann, man muss sich vorstellen, so wie dieser Zaunkomplex, das ist so ein bis zu 100 Meter breite Schneise, die sich durch die Westbank schlängelt. Da wird extrem viel landwirtschaftliche Fläche auch zerstört, das heißt, die Olivenbäume, die dort meistens stehen, werden auch mit Anketteaktionen versucht und Blockaden zu verteidigen. Es gibt auch direkte Aktionen gegen den Zaun, also wenn die Bolzenschneidung, die zum Beispiel auf dem Umfall zu sehen ist, wo man mit Aktivistinnen und Aktivisten mit Bolzenschneidern versuchen, die Barriere, den Zaun zu zerstören oder das auch machen, bevor die Armee kommt. Demonstrationen, es gibt Roadblock Removals, das sind direkte Aktionen gegen unbemannte Straßensperren vom israelischen Militär, die meistens die Einfahrtsstraßen zu palästinensischen Dörfern blockieren. Das heißt, da geht eine Demonstration hin und ohne dass man vorher irgendwie die Armee oder sonst jemanden fragt, ob man das wegtun darf, schaufelt oder schiebt man das Zeug weg. Ja, das ist so nur kurz die Guidelines von Gewalt, was bedeutet gewaltfreier Widerstand in der Westbank. Und da eben die Anarchists Against the Wall einer der Hauptakteure auf israelischer Seite sind in dieser Bewegung, würde ich jetzt den Yossi bitten, mal kurz was darüber zu erzählen. Ja, soll ich vielleicht ein bisschen anfangen? So, es in Israel, also man spricht ganz oft über Friedensbewegungen oder Antibesatzungsaktivisten und so weiter, vielleicht ein bisschen klarzustellen, dass es gibt schon eine klare Linie, wo ich aktiv bin, in einer Kiste, aber auch mit ganz vielen anderen Gruppen, sehr unterscheidet von was in der Presse normalerweise als Friedensbewegung ernannt wird. Und das ist natürlich, das wird ständig mehr oder weniger von dieser Gruppe oder von vielen anderen, wo ich bin oder womit ich aktiv bin, dass die Besatzung in den Westbank die ganze Verhältnisse von Israel auch innerhalb des Staates nicht ein Zufall sind, nicht etwas, das gegen die Logik des Staates ist, wie die Friedensbewegung immer spricht, dass die Besatzung schlecht für Israel sei, sondern schon als Teil von dem Staat ist. So, das ist das ein Staat, der zwischen, ein jüdischer Staat ist, der zwischen die Palästinenser immer als niedriger, als weniger Rechte haben, sieht, keine demokratische Staat sein kann. Und in dieser Bewegung, die sie schon als die nicht-zionistische Linke, als die Gruppen, die sich nicht als Teil von Nationalprojekten sehen, sondern versuchen, eine andere Situation dazu kreieren, so meistens mit Palästinensern eine gemeinsame Zukunft und da auch sehr kritisch uns auseinandersetzen, unsere Stelle da als jüdische Israeli, so was das bedeutet als jüdische Israeli in palästinensischen Gebieten zu sein, in Israel zu sein, was für Privilegitäten ich habe, weil ich weiß bin oder weil ich Jude in einem jüdischen Staat wohne. Und das immer auch berücksichtigt, wenn wir Aktionen machen. Diese Grenze war nicht immer so klar. Es gibt auch ganz viele Leute, die es heißt nicht, dass die Grenze so klar verlaufen. In der linken Bewegung, in der Antibesatzung, Aktivismus, aber seit dem zweiten Intifada, es ist schon ganz klar, dass die Antibesatzungskräfte, die Leute, die noch aktiv sind und noch was machen, sehr darauf stellen, dass jede Arbeit gegen die Besatzung muss eine Zusammenarbeit sein. So, wir können nicht allein als jüdische Israelis in Israel auf Hebräisch nur kämpfen, sondern wir müssen eine Zusammenarbeit schaffen. Weil jede Lösung, die irgendwie da sein wird, oder wenn es zwei oder ein Staatlösung wäre oder keine Staatlösung wäre, wird darauf basieren, dass wir beide Volksgruppen miteinander kommunizieren, miteinander arbeiten. Und damit einiges ganz so ist nicht die erste Gruppe, die das gedacht hat oder die das entwickelt hat, sondern schon mehr als Entwicklung von so einer Bewegung, die seit 2000 stark aktiv war in den besetzten Gebieten und in Israel, auch zusammen mit Palästinensern, die einen israelischen Pass haben, die israelische Araber. Dann ein bisschen vielleicht zu den Anarchisten in Israel. So, es gab immer Anarchisten da in diesem Land, in Palästina schon, so vor der Staatsgründung. Gab es Anarchisten in der Kibbutz-Bewegung ein bisschen. Gab es noch immer so ein oder zwei Anarcho-Pazifisten in den 50er. Es gab immer so sehr kleine, unorganisierte Menschen, die sich anarchistisch genannt haben. Aber nur seit dem 80er und 90er durch die Punk-Bewegung und Tierrechte-Bewegung und queere Aktivismus kam es dazu, dass mehr und mehr Leute sich an anarchistische Ideen oder anarchistische Praxis beteiligt haben. Und normalerweise, wenn ich Bezug genommen habe auf die Situation von der Besatzung, in der Besatzungsgebiete. Natürlich waren Anarchisten immer gegen Militarisierung und die Besatzung da und natürlich habe ich mich als Zionisten verstanden, aber es war nicht der Hauptpunkt der Aktivismus, nicht in den 90ern. Als der Intifada ausbrach in 2000, als die Situation auch sehr kritisch geworden ist, war es auch die erste Mal für ganz viele Leute, die schon so nach Seattle gefahren sind und nach Genua gefahren sind, auch mal nach Bethlehem oder Ramallah zu fahren und da eigentlich mit Palästinensern zu sprechen. Die Schwierigkeiten damit sind auch sehr klar. Man muss einfach verstehen, dass israelische Juden fast keinen Kontakt mit Palästinensern haben, normalerweise kein Arabisch sprechen. Die einzige Palästinenser, die ich gekannt habe als Kind, war die Putzfrau in der Schule oder der Mann, der Hummus macht. Sie waren die gute Araber. Es gab auch die schlechte Araber, mit denen ich nicht sprechen konnte natürlich als Kind. Und sonst gibt es nicht wirklich einen Kontakt. Araber und Juden wohnen sehr getrennt. Und wenn nicht getrennt, dann sind sie sehr gegeneinander gehetzt, wie gerade jetzt in armere Viertel in Israel passiert. Und für uns, so für, ich weiß nicht, so diese 50, 100, 200 Leute, die irgendwie anarchistisch waren oder drauf waren, keinen Bock auf die kommunistische Partei mehr hatten, mit dem Antibesatzungsaktivismus schon gut fanden, aber irgendwie, ja, ich durfte gar nicht dahin gehen, weil ich unter 18 war und sie haben Minderjährige nicht auf die Busse gelassen. Das war ein Grund für viele Leute, in der Anarchisten gegen die Mauer zu kommen, weil wir hatten keine Altersgrenze. Kam so einfach diese Gruppe, die in 2003 eine Einladung von einem Dorf bekommen hat, einfach dahin zu kommen. Und da zusammen mit dem Dorf, Menschen da im Dorf, zusammenzuarbeiten, dann direkte Aktionencamp oder sowas zu machen, das war alles unklar. Und das war die erste Mal für die meisten von uns, so eigentlich in der besetzten Gebieten ständig zu sein, so nicht nur einen Tag für einen Besuch, sondern einige Tage, einige Wochen, da mit Menschen abzusprechen. Und natürlich auch viele verschiedene eben Diskurse durchzusetzen mit Palästinensern da. So. Erst als jüdische Israelis da zu sein, was ist unsere Verantwortung natürlich, Auseinandersetzung mit unserer Privilegität, dass ich dahin da reisen darf zum Beispiel und die Leute eben doch gar nicht nach Tel Aviv reisen dürfen, dass wir festgenommen werden und freigelassen werden im gleichen Tag, dass die palästinensischen Genossen freigelassen werden, vielleicht nach einem Monat, vielleicht nicht. Aber natürlich auch ganz viele andere Diskussionen, dadurch, dass die meisten von uns Anarchisten waren und das Wort Anarchie gar nicht existiert auf Arabisch in einem positiven Sinne. Nur nicht, dass es auf deutscher positiven Sinne wäre, aber das Wort, das existiert auf Arabisch, ist einfach nur von marxistischen Texten und bedeutet etwas wie Bandit. Und das ist das Wort für Anarchie. Es gibt kein Wort für Queer. Aber das Wort, das es gibt für Homosexualität, ist auch nicht so schön und bedeutet etwas wie Sodom, so Sodom und Gomorra, jemand von Sodom und Gomorra. Auch das Wort Atheist ist eigentlich ganz problematisch. Diese ganze Sprachegrenze, die meisten von uns sprachen da kein Arabisch sowieso. Die Palästinenser sprachen schon Hebräisch, weil sie da gearbeitet haben in Israel, vor der Israel. Die Tatsache, dass Tanker in einem palästinensischen Dorf ständig waren, das sind alle so Probleme, die gesprochen, so die, naja, jede Zusammenarbeit verhindert werden könnten, eigentlich. So ganz klar uns trennen könnten und dieses ganze Projekt nicht stattfinden lassen. Aber es war nicht so. So, es war ganz lustig, dass die ganzen Probleme, mit wir noch immer konfrontiert sind, von sexueller Belästigung, die immer noch passiert, ganz oft, von israelischen Männern, wie auch von palästinensischen Männern, die Homophobie in palästinensischen Dörfern oder die Homophobie auch in Israel, diese ganzen Situationen haben die Gruppe, also es war eine Herausforderung, es war immer so ein Thema für Gespräche, aber es war immer möglich, noch als diese Gruppe auch da aktiv zu sein. Und das ist, was wir mehr oder weniger gemacht haben. Wir kamen zu diesem Dorf, wir haben da Kontakte geschafft, haben angefangen, direkte Aktionen mit den Leuten zu organisieren. Es war auch immer sehr klar, was unser Platz ist da. Also wir sind nicht da, um irgendwelche Kampf zu führen, sondern der Kampf ist von den Leuten da vor Ort. Und wir beteiligen uns da auch nicht nur als Solidarität, so internationale Solidarität, sondern schon als Israelis, als Menschen, die Verantwortung auch für diese Situation irgendwie haben. Und diese direkte Aktionen, die gemacht wurden, waren meistens schon sehr interessant organisiert. So, man kommt zu einem Dorf, man hat ein Treffen mit dem Volkskomitee, das ist eine demokratische Struktur in palästinensischen Dörfern, die seit dem ersten Intifada ein bisschen zerstört wurde und wieder in Leben gerufen im 2002. Und man organisiert mit dem Dorf, und das heißt mit Repräsentanten von allen politischen Parteien und allen Familien im Dorf, was für eine direkte Aktion, was für eine, was man machen will. Und das machen wir dann. So, es wird entschieden, einfach mit Bolzschneider zu gehen und die Mauer zu, und die Zaun da, so die Zaun, die natural und dann noch die elektrische Zaun, danach vielleicht noch etwas anderes kaputt zu machen, das machen wir das. Und wird auch entschieden, ob Steine geworfen werden wurden, wie Steine geworfen werden, wenn überhaupt. Wer ist verantwortlich für die jungen Männer im Dorf, zum Beispiel, dass es nicht zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt und so weiter. Also ist schon sehr populär in dem Sinn von volksnah, aber das Wort ist ganz scheiße. Das haben wir gemacht, wir hatten keinen Namen, wir haben unseren Namen immer verwechselt. Hm? Wenn ihr da Steine werft, dann werft sie die dann auf die Menschen oder auf Sachgegenstände? Ja, es gibt nicht so viele Sachgegenstände. es ist eine Landschaftszone. So, wenn Steine geworfen werden, es ist, wird auch Soldaten geworfen. Yeah. Oder Bullen. Aber ja, sie haben Helme. Die kommen vorbereitet. Also quasi Sachgegenstände. Naja, es gab auch Verletzungen von Soldaten. Es gab schon einige Verletzungen. Aber dann ist es ja nicht gewaltfrei. Naja, also ist die Entscheidung so, jedes Dorf nimmt die Entscheidung. Es gibt Dörfer zum Beispiel, die entscheiden, wir machen das total gewaltfrei. Wir sind verantwortlich für die jungen Männer zum Beispiel. So, es gibt so die Volkskomitee, die ist verantwortlich für die jungen Männer im Dorf, die normalerweise die werfen die Steine. Dass sie das nicht machen würden. Und dann, es gibt ganz viele Demonstrationen, die gar keine Steine haben und dann wirklich gewaltfrei. Es gibt auch natürlich die Demonstrationen, wo entschieden wird, naja, wir sind gewaltfrei, aber wenn die Armee uns anschießt mit Tränengas oder Gummigeschosse, dann sind wir nicht mehr verantwortlich für die Leute, die Steine werfen wollen. Und das ist normalerweise die Situation. Es gibt auch Situationen, wo Steine werfen organisiert wird und dann beteiligen sich auch ganz viele Frauen damit in einigen Dörfern und einfach kommen und ganz effektiv mit ganz vielen Menschen viele Steine werfen. So, jedes Dorf nimmt die Verantwortung und wir das haben will. Ja. Macht ihr das dann per Mehrheitsentscheid oder müssen da dann alle zustimmen? Naja, wir stimmen nicht zu. Wir kommen als eine Christin aus Israel, um das zu begleiten. Ich werde das ein bisschen vielleicht mal erklären. Es ist das Dorf, das das entscheidet. Okay, also das Dorf, wie entscheidet das denn? Also es ist normalerweise Konsensus. Es gibt keine, es ist eine Struktur, die mit Konsensus arbeitet. Es kann nichts anderes arbeiten. Ich würde noch so dazu was sagen, so, wir haben das angefangen mit den direkten Aktionen, die gewaltfrei waren, das war auch meistens Sabotageaktionen. Wir haben uns Juden gegen Ghettos genannt oder Israelis gegen die Mauer oder wir hatten drei Namen und dann in den letzten Aktionen, das wir gemacht haben in 2003, haben wir Anarchisten gegen die Mauer oder Anarchisten gegen die Zaun, so auf Deutsch war es, ich weiß nicht genau, wie wir uns in der Pressemitteilung geschrieben haben. Und dann wurde ein Aktivist von uns sehr schwer verletzt, nachher geschossen wurde, in zwei Beinen mit Scharf geschossen. Und das ist ein bisschen die Situation zu erklären, wir als israelische Juden sollen nicht angeschossen werden mit scharf angeschossen werden von israelischen Soldaten. Es ist selbstverständlich für uns und auch für die Soldaten normalerweise. Israelische Aktivisten, als wir als Juden, haben unser Blut ist viel teurer. Als Palästinensische. Was? Als Palästinensische auch viel mehr als Internationalen. So Amerikaner vielleicht nicht, aber ist egal, aber so, wir sind schon israelische Juden. Wir sind nicht nur israelische Juden, man muss auch sagen, wir sind Mittelschicht, Oberschicht israelische Juden. Wir sind meistens weiße israelische Juden, nicht aus arabischen Ländern kommen. So, wir wohnen in Tel Aviv ganz viele, einige von uns haben bekannte Eltern. So ist schon, die Gruppe ist von privilegierten Menschen gemacht. Und das benutzen wir natürlich, dieser Rassismus von der Armee. Und aus diesem Grund werden wir auch so oft eingeladen. Nicht nur, weil die palästinensische Dorf Zusammenarbeit mit Israelis so toll findet. Ganz oft finden sie das nicht so toll. Und haben ganz viele Probleme mit Israelis zusammenzuarbeiten, auch wenn sie Anarchisten sind. Und vielleicht nur weil sie Anarchisten sind, aber ist auch noch ein Problem. Und so, weil sie nicht religiös sind. Es gibt ganz viele Probleme. Aber die Notwendigkeit, dass wir da sein, um eigentlich die Demonstration zu schützen, ist sehr groß. So, es ist sehr bekannt, es soll nicht erschossen werden, es soll nicht angeschossen werden mit Scharfanschuss, wenn wir da sind. Und dann in dieser Aktion, in der letzten Aktion 2003, wurden wir trotzdem angeschossen mit Scharfwasser. Die Soldaten haben gesagt, wir wussten nicht, dass sie Juden sind. Und dann mussten wir in der Presse gehen, es war sehr interessant, wir mussten in die Presse gehen und sagen, naja, es ist scheißegal, aber sie wussten trotzdem, dass wir Juden sind. So, es war 25 Meter entfernt. So Juden, ich meine israelische Juden, so ist nicht die deutsche Jude oder christliche Jude, Deutsch oder sowas. Es, in Israel, so die Grenzen sind sehr klar, auch wie man sich so zwischen Palästinensern und israelischen Juden. Es, so, wir hatten auch, so, wir haben auf Hebräisch geschrieben, mit sehr klaren Wörtern und so weiter. Wir haben mit den Soldaten auch gesprochen. Sie wussten, dass wir Juden sind, haben uns trotzdem angeschossen. Und das hat uns sehr berühmt gemacht, weil der Typ, der angeschossen wurde, war ein Sohn eines Bürgermeisters irgendwo im Süden Israel und war von der Armee rausgelassen, so ist von der Armee entlassen 3 Monate vorher, so nach 3 Jahren Militärservice. Und weil er fast starb im Krankenhaus, alle haben über uns gesprochen und wir waren die erste anarchistische Gruppe eigentlich in der Presse. Es gab Artikel in der Presse, was ist Anarchismus? Etwas wie Bild erklärt der Schwarzblock, aber es war viel lustiger, weil es gab so, nein, Anarchismus ist eine Theorie, es hat 19. Jahrhundert angefangen und so weiter und so fort. Und es war, seit dann, es ist bekannt, dass es Anarchisten gibt. Die Rechten auch mögen immer die alle Linke, die gegen die Besatzung sind, als Anarchisten zu bezeichnen. So zum Beispiel in die Rechtsextremisten in den Siedlungen schreien jetzt gegenüber alle Linksaktivisten, dass sie Anarchisten sind. Das finde ich geil, aber das ist nicht geil. Und diese Anschlüsse hat sich nicht nur in Israel berühmt gemacht, sondern auch in den palästinensischen Gebieten, weil es war das erste Mal, dass Palästinenser gesehen haben, dass Israelis sich solidarisieren und nicht nur solidarisieren, sondern sich verletzen lassen. So, wir haben uns nicht gelassen, so, wir haben das nicht verletzt, wir haben das nicht gelassen oder sowas, wir wollten das nicht, aber dass wir da sind, auch wenn angeschossen wird. Und das war ein sehr großes Symbol für viele in den palästinensischen Gebieten. Und es war schon klar, es ist nicht diese bescheuerte Friedensbewegung, die so immer noch so besuchen will in einem Dorf und so sagen, ja, ja, sehr nett und Hummus essen oder sowas, sondern es sind Leute, die aktiv sind. Und seit dann, so genau nach das Anfang 2004, wurde die Mauerbau weiter gemacht. So, es gab so eine 2 Monate Ruhe oder sowas mit dem Bau. Und dann 2004 hat es nochmal angefangen. In einfach Dutzende Dörfer haben uns eingeladen zu kommen. Das haben wir gemacht, das mal, aber nicht mehr unsere. Die ursprüngliche Idee war, dass wir eine direkte Aktion rufen wären. Aber weil wir diese Demonstration begleiten, so wir wurden angerufen und sagen, wir machen eine Demo. Die palästinensischen Dörfer organisieren viel mehr Demos als direkte Aktionen. Und in diese Demos wurden wir eingeladen. Und das hat uns nicht nur als direkte Aktion, so viel, wir hatten viel weniger Zeit, so Sabotageaktionen zu organisieren. Und mussten eigentlich die Demonstration zu begleiten. Das heißt, es, so, es gab 3 Demonstrationen in einem Tag und wir mussten so 2 Aktivisten dahin, 2 Aktivisten dahin und 2 Aktivisten da. Und uns auch sehr präsent machen als Juden, so als israelische Juden, so auf Hebräisch zu schreien und die Soldaten kommunizieren, dass da israelische Juden sind. Und das machen wir eigentlich bis heute. Es hat sich nicht so viel verändert. Es gibt immer noch viele, viele Dörfer, die entscheiden, so gewaltlos zu arbeiten oder gewaltfrei und oder gemeinsam mit Israelis und unbewaffnet. Und wir sind schon länger nicht nur so eine anarchistische Gruppe, so wir waren nie eine rein anarchistische Gruppe, sondern wir sind in diesem, wir sind als eine Gruppe, die die einzige, die solche Sachen organisieren kann. Weil wir sind die Einzigen, weil wir Anarchisten waren, wir waren die Einzigen, die nicht 3 Planners machen mussten vor einer Demo, sondern einfach einen Anruf bekommen und sagen, okay, lass uns dahin fahren. Die anderen Gruppen, die toll sind und ich finde sehr gut und arbeite damit, mussten alles immer so sehr gut Sachen vorbereiten, verantwortliche Leute dafür haben und wie gesagt, nie 8 Minderjährige lassen und und auch ein sehr klarer, so gewaltfreier Stand haben, was wir nie hatten. So, wenn wir zu einem Dorf kommen, fragen wir sie nicht, bitte keine Steine. So, sie sagen, naja, wir kommen und ihr macht, was ihr wollt, wir wollen aber informiert sein. Und, so, wir wollen wissen, wohin wir gehen. Und das war, wir waren die einzige Gruppe, die das machen könnte. Und ja auch machen wollte, ne? Ja, so auch die anderen, so es ist gerade jetzt so, dass andere Gruppen kommen zu so zu unseren Aktionen oder kommen zu unseren Demonstrationen so von israelischer Seite. Ne? Und die Diskussionen, die in dieser Bewegung entstehen, so wir ist nicht mehr so, wir haben angefangen so ungefähr 40 Leute, wir sind schon viel mehr, es gibt auch viel mehr anarchistische Kultur in Israel in letzter Zeit. So, es gab zwei Sports oder drei schon, es gab einen Infoladen, es gibt noch einen Infoladen eigentlich in Tel Aviv. Es gibt viel mehr Literatur über Anarchismus, es gibt schon viele Diskussionen. Und das heißt, dass wir schon auch nicht so klein sind und schon so möglich, so auch andere Sachen zu organisieren. Leute sind natürlich noch immer aktiv in Tierrechtebewegungen oder in Queerbewegungen. Und ja, es ist schon eine ganz andere Situation als vor 10 Jahren. So, wie auch mit anderen Ländern im Nahen Osten gerade jetzt. Ich glaube, wir sind die erste Generation von Anarchisten, die wirklich als Bewegung sind, so Bewegung. Sagen wir heute. Also nicht mehr 20 oder 15. Und ja, es gibt noch viele Fragen, die natürlich offen bleiben und immer diskutiert werden als unsere Situation. Das ist immer die Frage, so die Nationalbefreiung-Frage, die in Deutschland natürlich mehr heftig als in Israel diskutiert wird. Und so, wie kann sich mal als Anarchist in Nationalbefreiungskämpfe teilnehmen, ob wir das als Nationalbefreiung wahrnehmen oder sowas. Es ist schon eine Diskussion in der Gruppe und es gibt keine klare, so einige von uns machen es sehr einfach und sagen, ja, wir kämpfen nicht für Nationalbefreiung, wir kämpfen gegen die Besatzung. Und sagen, wir sind da, um gegen die Besatzung zu kämpfen. Wenn die Besatzung vorbei ist, wir wollen nicht vorschreiben zu den Palästinensern, was sie machen müssen. Und das ist, warum wir da, wir beteiligen uns in diesem Kampf und nicht im Nationalbefreiungskampf. Natürlich aber kann man das nicht übersehen, dass es ein Nationalbefreiungskampf ist. Es gibt viele Fragen von auch so Berücksichtigungen, so wenn wir da als Anarchisten sind, machen wir anarchistische Propaganda oder nicht? Wie? So eigentlich nicht. So, wir machen keine anarchistische Propaganda in den palästinensischen Dörfern. Wir kommen nicht dahin, um zu sagen, Anarchie ist cool, versucht das mal. Weil wir schon so da sind, nicht als Anarchisten sozusagen, mit den Palästinensern meine ich, sondern vielmehr als die Besatzer so angesehen. So, es wäre sehr schwer auch so von dieser Position als Besatzer eine politische Richtung oder sowas zu oben herab, meinst du? Ja. Die Fragen von Feminismus auch und so, die Beteiligung von Frauen in diesen Dörfern ist immer noch eine Frage, die zu uns sehr wichtig war und natürlich nie perfekt aufgelöst wird. Es gibt Dörfer, wie gesagt, wo Frauen Steine werfen und ein Teil von der Volkskomitee sind. Es gibt auch Dörfer, wo die Frauen nicht rausgehen lassen, also sie nicht rauslassen dürfen zu Demonstrationen und nicht in Demonstrationen teilnehmen dürfen. So nicht die israelische Frau, sondern palästinensische Frau. Mit der ganzen Islamisierung der Gesellschaft, die ganze Bürgerkrieg, die eigentlich in palästinensischen Gebieten auch stattfindet, haben wir natürlich auch viele Probleme. Man muss aber sagen, dass die Dörfer eine sehr andere politische Situation haben als die Städte. Und da zum Beispiel dieser Bürgerkrieg viel mehr abgelehnt wird als in den Städten. So, da ist zum Beispiel, naja, so mein Cousin ist Hamas, meine Tochter ist PFLP, so die Linken, und ich bin Fatah mehr oder weniger. Also eigentlich, sie hassen alle ihre Parteien oder die führen ihre Parteien, wie dann immer so, es gibt schon einen sehr großen Unterschied, mit wer wir da arbeiten, die sich auch Hamas oder Fatah nennen können und gleichzeitig die Parteiführer immer mehr schimpfen, als wir das machen. Das schon eine ganz andere soziale Verständnissituation und es ändert sich auch immer. Und ja, so es gibt ja, es ist eine widersprüchliche Situation, aber naja, auch in Deutschland ist genug. Und ja, ich weiß nicht, sollen wir das als Diskussion jetzt open, oder? Ja, ich denke mir, das mit dem Beamer, das dauert eh ein bisschen, oder? Und wir müssen da irgendwie schauen, dass wir die Fenster verhängen, weil sonst sehen wir nichts. Dass wir irgendwie die Diskussion jetzt mal starten, während wir versuchen, den Beamer anzuschmeißen. Und ja. Alles, ich finde es sehr komplex, was sehr viele Punkte angeht. Der Film auch ist sehr komplex, diese national-revolutionären Geschichten. Es gibt auch Leute in Deutschland, zum Beispiel euch, in einem Kopf, weil wir mit Hamas zusammenarbeiten, weil die mit den ländlichen Genossen und Genossinnen und mit den Bauern zusammenarbeiten. Das sind viele, viele Punkte, die man vielleicht irgendwann diskutieren kann. Meine Frage ist erstmal, ich habe mitbekommen, dass die Armee jetzt neue Waffen ausprobieren soll an euch. Ob es die Gruppen sind, egal. Ja, ich soll eigentlich was über Repression sagen. Ja. Das würde ich. Naja, die Repression gegen uns und gegen unsere palästinensischen Genossen ist schon ganz stark. So in den Demonstrationen, direkte Aktionen, werden wir mit Tränengas angeschossen. Ich weiß nicht, wer in Straßburg war, aber die französische Tränengas finde ich total nett. Eigentlich alle, die in Palästina waren in Straßburg, haben sich so total gefreut und haben sich gelacht über die Deutschen da. Und es war, die Tränengas in Palästina ist einfach wirklich krass. Es hat schon Leute auch getötet, weil es wirklich zum Ersticken bringen kann. Gummigeschosse sind normal, es sind keine Gummigeschosse wie in Frankreich, die sehr groß sind. Das finde ich eigentlich ganz okay, sie sind kleiner und aus diesem Grund können sie auch penetrieren. Sie kommen in so ganz oft und töten auch ganz oft. Meistens Kinder, weil wenn es geschossen wird, es ist normalerweise einfach so, es wird, man kann das auch nicht wirklich zielen. Und es wird soll in diese Richtung, nicht in diese Richtung gefeuert werden und in diese, ja, natürlich gibt es auch Scharfschießen und so weiter, aber wie gesagt, es gibt klare Regelungen von der Armee, was angeschossen werden darf, wenn in eine Demo, so in eine rein palästinensische Demo ohne Israel, sondern internationalen, darf scharf angeschossen werden. Wenn da Internationalen sind, dürfen die Internationalen nicht mit scharfen Munition angeschossen. Sollen nicht. Das passiert aber auch. Wenn da israelische Juden sind und Medien sind, soll versucht werden, gar nicht scharf angeschossen und mit Gummigeschossen nicht an die israelischen Aktivisten. Mehr oder weniger, es ändert sich auch immer. Die andere Waffen, die sie auch benutzen, wir sind ein bisschen so Tiere, Versuchtiere für amerikanische und europäische Firmen auch. Die neue Waffen probieren. Es gab gerade jetzt stinkendes Wasser, zum Beispiel, die an uns geschossen wurde. Und es war wirklich krass und hat auch so wirklich gut funktioniert für die Armee. So stinkendes Wasser, das Leute zum Kotzen bringt. Das Problem, warum es nicht mehr eingesetzt wird, weil wo es gelagert war, in Polizeistationen hat es so gestunken, dass sie haben das gerade jetzt nicht, sie haben das ganze Projekt eingestellt. Aber das wird vielleicht auch weiter hier benutzt. Ne? So, Sachen, die an uns erst versucht werden, kommen danach auch nach Europa. Die Gummigeschosse sind auch nicht Gummi, sondern mit Metall. Die juristischen Sachen, weil in den besetzten Gebieten eine aparte Situation gibt, so, das heißt, dass es zwei verschiedene Gerichtssysteme gibt. Wenn ich in einem palästinensischen Dorf bin und ich eine Straftat begegne, komme ich in ein Zivilgericht in Israel. Wenn ein Palästinenser das macht, kommt er in ein Militärgericht, ein israelisches Militärgericht, in den besetzten Gebieten. Für die gleiche Straftat, zum Beispiel Beteiligung in einer illegalen Demonstration oder Körperverletzung und so weiter, bekommen wir zwei verschiedene Gerichtssysteme. In meinem Gerichtssystem, so in dem Zivilgerichtssystem, werde ich festgenommen, im gleichen Tag dann freigelassen und danach ganz oft noch eine Anklageschrift bekommen und dann gibt es ein Gerichtsverfahren und wir haben gerade jetzt ungefähr 200 Gerichtsverfahren oder sowas. Wir sind nicht so viel, so das heißt, dass jeder von uns oder fast jeder von uns ein Gerichtsverfahren hat. Wir haben auch keine Rote Hilfe oder sowas. So, die Anarchisten selbst organisieren die juristische Unterstützung. Aus diesem Grund machen wir jetzt viele Soli-Events und so weiter. Unsere palästinensischen Genossen werden festgenommen vom Militär, werden nicht freigelassen am gleichen Tag, sondern normalerweise nach einigen Wochen mit sehr großer Bail, wie heißt Bail auf Deutsch? Kaution. Ja, Kaution, so 1.000 oder 2.000 Euro Kaution, was schon ganz viel ist für Palästinenser. Und die gerichtliche, die juristische Verfahren kosten auch viel mehr als für uns. Und da ist auch so in den Militärgerichten, die Angeklagten sind normalerweise als schuldig gefunden, so viel mehr als in israelischen Gerichten. Sonst, so, das ist mehr oder weniger die Repression, die wir kriegen. Es gibt auch natürlich Anschläge von Rechtsextremisten an uns. Am meisten, wenn es nicht wirklich so die Antifa-Situation, dass man Angst hat, zu Hause sein oder sowas, wie in Brandenburg oder sowas, sondern oder die Faschisten so organisiert, dass sie gehen und uns so bei uns in unsere Sozialzelle oder sowas antragen, sondern die Auseinandersetzung kommt normalerweise, wenn wir Palästinenser begleiten in den besetzten Gebieten und dann werden wir so Rechtsextremisten von Rechtsextremisten angegriffen. Das ist die neue Regierung, die jetzt bei Österreich gebildet hat, das ist sehr krass erscheint. Da irgendwie es könnte schon sein, dass die Polizeiminister ein nicht nur ein, so nicht wie nicht ein fauler Politiker ist, sondern ein sehr aktiver Politiker, so Sarkozy-mäßig. Und davon haben wir ein bisschen Angst gerade jetzt. Aber die neue Regierung ist eigentlich, ja, ist total krass, ne? So wirklich faschistische Kräfte auch damit. Aber naja, so die liberale, friedliche Regierung hat zwei Kriege durchgeführt in zwei Jahren und hat tausende Zivilisten ermordet. Ist für uns, naja, ist. Für uns ist es eigentlich, na, die Grenzen sind jetzt ein bisschen klarer. Dass ein bekannter Faschist ein Außenministerium wird, ist für uns super. Ich finde das total cool. Als Agitation, ja. Ja, ja, ich finde das einfach gut. Dass so, ich glaube auch, so in Deutschland, Schäuble soll eigentlich Außenministerium sein. Und nicht, und nicht eine... Gegensätze krasser. Ja, ja. Und ja, so es ist schon, die Situation gerade jetzt nach dem Krieg in Gaza und so weiter ist, was ich von Freunden höre, so ich war da nur kurz nach dem Krieg, ist schon ganz krass, so die Rassismus, die alltägliche Rassismus in Israel selbst, gegenüber bei palästinensischen Israel ist viel krasser geworden. Und auch die Repression. Wir haben viele Freunde, die gerade jetzt auch im Knast sind. Da sind palästinensische Israelis. Die jüdischen Israelis wurden alle freigelassen nach einigen Tagen, die gegen den Krieg demonstriert haben. Ja. Kurz zum Technischen ist. Leider kein DVD-Player da, jetzt ist einer da, aber da passt der Anschluss mit dem Beamer nicht. Ich habe die Befürchtung, wir müssen den Film irgendwie ausfallen lassen, weil das mit der Technik nicht gehen muss. Außer es gibt irgendjemanden, der super fix ist und jetzt einen neuen DVD-Player auftreiben kann, das ist alles ein bisschen schwierig. Hat wer einen Laptop mit? Nicht. Ja, aber das ist kein DVD, so uralt, da ist kein DVD-Player. Okay. Ich habe zwar einen dabei, aber ich bin selber nicht zum Gehen gebracht. Okay. Ja, ich wollte mal fragen, also ich sehe, was so die Kritik an der israelischen Politik oder auch an den Krieg angeht, so ziemlich klar und halte ich auch für sehr notwendig. Aber wenn ihr sagt, ihr geht in diese Gebiete, also erstens, es scheint ja auch für euch auch möglich sein, jetzt relativ frei das zu bewegen. Überrascht mich auch, finde ich gut. Aber wenn ihr da hingeht und natürlich eben nicht diesen von oben herab Standpunkt irgendwie repräsentieren wollt, so, also die Leute da was eines Besseren belehren oder irgendwie so, sondern halt einfach die unterstützen wollt, was ja auch ein ja, extrem guter Ansatz ist. Aber ich frage mich so, also ich kann mir da diese Grenzen nicht ganz vorstellen, was sind Palästinenser oder was sind palästinensische Bevölkerung, die sozusagen auf so einem Widerstandsweg zum Beispiel um ihre Freiheit oder um ihre Gleichberechtigung oder ähnliches ja, kämpft oder Nationalfreiheit. Oder woher wisst ihr, wann es da in ganz fundamentalistische, radikale Kreise geht, die unter Umständen unterstützt. Und wie geht ihr damit um? Also ich meine, dass der Staat Israel, ne, genauso zu kritisieren ist wie jeder andere Staat, ist keine Frage für mich. Darüber müssen wir jetzt nicht anfangen. So, aber was ist das auf der anderen Seite und wie gut kennt ihr das und wie steht ihr dazu? Also ich könnte, also ihr wisst es sicher, ich könnte jetzt zum Beispiel, ich würde nie mit Leuten auf die Straße gehen, wo ich nicht ganz sicher bin, wie die zu Hamas stehen. Ne? Ja, das ist zum Beispiel so ein sehr großer Unterschied zum Beispiel auch zwischen Deutschland und anderen Ländern. es geht so rum, ne? So zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel. Es gibt ein Dorf, der von Siedlern angegriffen wird. Und es gibt da die Olivenbäume, die beschützt werden müssen, es gibt verschiedene Bauern. Wenn ich da komme, ein palästinensisches Dorf von israelischen Siedlung angegriffen wird. Ich komme dahin, um zu helfen, so, weil ich da als israelischer Jude meine Präsenz da hielt. Ich werde da zu Kopf kommen und ich werde nicht fragen, sag mir bitte, wer da ein linker, alternative Mensch ist, ein Bauer, der ihm helfen kann, sondern ich frage, wer am nächsten wohnt zu dem Siedlung. Und mir ist scheißegal, wer ist. Ja, so, ich beschütze diese Person von einem Angriff einer Siedler und mir ist wirklich scheißegal, was diese Person gerade jetzt, welche Partei er anhängt, ist mir gar nicht die Frage. Sondern ich beschütze ihn von Aggression, die von meinem Staat auskommt. Mit diesem, man muss verstehen, die Tatsache, dass wir da als jüdische Israelis sind, die Leute, die nichts mit israelischen Juden zu tun haben wollen, die wirklich denken, alle israelischen Juden sind bescheuert, alle Juden müssen ins Meer, sie werden mit uns nicht so gern arbeiten. Selbstverständlich. Weil es gibt keine guten Juden. Hamas-Leute zum Beispiel, das ist sehr unterschiedlich, auch in der Hamas, aber es gibt in einigen Dörfern, die uns nein gesagt haben, nein, wir wollen nicht, dass ihr kommt. Uns passt es nicht, dass israelische Juden da sind. Das akzeptieren wir, weil wir da als Unterstützung von Dorf kommen und so. Wenn ein Dorf uns nicht will als israelische Gruppe, dann ist es okay, dann kommen wir nicht. I want to say something about this question, and it's, I think we should think about neocolonialism also, you know? Because I think one of the first things he said, they think about the privilege they have, you know? So I found really, really complicated, and it's why Europeans do all over the world, just coming and say, okay, I support you as long you show me you are a good person. And good, we have really clear what it is. So I think it's something we should think about. Sorry. Yeah? Yeah, yeah, I think that's really true, because I think it's really important that all the people who seem also reflect their, like how they get influenced by media and the pictures, like that a lot of people I think also have seen a picture when they go to Palestine, that a lot of Arabs are some kind of terrorists, and you always have to be aware because like you're going somewhere and there could be a bomb and everything. And I think this is something really important that we also verstehen alle Englisch? Ich kann nicht auch ein bisschen übersetzen vielleicht. Ich habe schon. Ja, so diese Neokolonialismus, so diese postkolonialistische Herangehensweise, auch dass wir da als Europäer kommen und immer noch die Leute teilen wollen, so zu Gute und zu Schlechte. Oder zu Gute und wirklich Gute und so. Diese Teilung machen auch von Europa und von anderen unsere so Perspektive als Europäer. Und du kannst. Ja, genau. Ich habe auch gesagt, dass es eben auch sehr wichtig ist, dass man sein eigenes Bild reflektiert, dass er auch ganz viel in den Medien hier immer arabische Menschen als also sozusagen potenzielle Terroristen dargestellt werden und auch ganz viele Leute, die sich als Anarchisten, Links oder wie auch immer zumindest definieren, dann nach Israel oder nach Palästina gehen und eben auch dieses Bild im Kopf haben, also dass einfach jeden Moment über eine Bombe hochgehen kann und das einfach nicht der Realität entspricht. Der Widerspruch von manchen, ihr macht ja nur Tournee, die ich mitbekommen habe, auch auf der Messe im Mai. Ja. Und da sind ja auch, da ist ja auch dann eher Leute, die gesagt haben, das ist genau der Widerspruch, den viele Gruppen auch dann haben. Und ihr wahrscheinlich auch dann rechnen müsst, dass solche Leute aufschreiben. Ich denke, du kannst damit sehr gut umgehen, ich könnte damit sehr gut umgehen. Ja, ich wohne hier. Ach so. Ich wohne hier schon seit zwei Jahren. Was mich noch interessiert, dann hast du recht. Nein, ja, dann vielleicht mal, lassen wir so ein bisschen kurze Punkte noch. Also, ja. Also ich finde es schon recht schwierig, das so klar irgendwie zu ziehen und zu sagen, ja, die radikalen Gruppen wollen mit uns gar nicht zusammenarbeiten, weil ich denke, das gibt da nicht so klare Gruppierungen. Also ich habe das ja selbst festgestellt irgendwie, dass in Dörfern, in Palästina sowohl Leute da sind, die sich freuen, dass Internationale kommen, dass die da auch ein Punkkonzert veranstalten oder sonst was, und dass aber andererseits in demselben Dorf auch Leute sind, die dann ganz anders ticken, wie du gesagt hast, so. Und die in einer Familie sind drei politische Sachen mit drin. Und ich finde das dann schon irgendwo ein bisschen gefährlich, sich als Anarchist zu definieren, oder zumindest impliziert die Gruppe das so, und dann aber komplett auszuklammern, mit wem man da eigentlich Aktionen macht, und das jetzt nicht unbedingt mal nur in Gut und Böse einteilen zu wollen, sondern einfach auch da den Support für bestimmte Aktionen und dann die Entscheidungsfindung in den Gruppierungen, in den Dörfern selbst irgendwie außer Acht zu lassen, dass eben Erfolgserlebnisse bei bestimmten Aktionen, an denen ihr teilhabt, vielleicht dann später in einer Agitation anderer Gruppen oder in der Erfahrungsfindung von jungen Leuten dann ganz andere Richtungen einschlagen können. Das weiß ich nicht, ich habe da keine Lösung für oder so. Ich verstehe gar nicht das Problem, das du beschreibst. So. Wem können wir in die Hand spielen? Nein, das ist das Problem. Das ist irgendwie, wer sind wir schon? Wir sind eine Gruppe von jungen Israelis. Halbe Hälfte davon sehen so komisch aus, für die Palästinenser sowieso. Wir kennen keine moralische Gute oder sowas zu einer palästinensischen Gruppe. So, was wir uns immer klar ist, erstmal, wir arbeiten nicht mit einer Partei. Das ist die einzige, so, das ist so eine sehr klare, wir machen nicht eine Arbeit mit einer Partei, sondern mit einem Dorf oder mit einer Gemeinde. Wir machen nicht bewaffnete Kampf. Das ist auch mehr oder so als Gruppe. Auch als individuellen kam es noch nicht dazu. Und ja, so ich verstehe, wir können, was, dass jemand von Hamas in einer Demonstration für uns mitmarschiert, was ist da, so ich verstehe nicht die Bedrohung da drin, so dass er sieht, dass Israelis und Palästinenser zusammen eine Zaun da zusammen zerstören, ich verstehe nicht so, was für ein Einfluss kann es über, so es ist nicht hier das NPD irgendwie legitimiert, so weißt du, so in Deutschland, ja. Es ist nicht NPD, es ist nicht irgendwie Ausgrenzung von politischen Kräften. Es gibt da keine Ausgrenzung von politischen Kräften. Es gibt da einfach ganz viele politische Kräfte, die gegeneinander kämpfen schon. Und was wir versuchen, ist das zu vermeiden und mit diesem ganzen Machtpolitik einfach nichts zu tun. Und anderes umzugehen. So aus diesem Grund verzichten wir auf diese Arbeit mit Parteien. Und ja, so es gibt keine, so wir sind... Ja, wir sind keine Kraft, die so, wir geben was zu den Palästinensern dann. Das wäre wirklich zu kolonialistisch so zu betrachten. Dass wir so irgendwie unsere Legitimation, so, dass sie unsere Legitimation brauchen. Das ist auch, was hier in Deutschland, so was wir hier in Deutschland machen, so, ist ein bisschen so, dass nur hier in Deutschland eigentlich braucht man die jüdische Legitimation für die palästinensischen Kampf. So, nur hier in dem deutschen Diskurs, in dem linken deutschen Diskurs, ist es wichtig, dass da Juden teilnehmen, weil dann ist es irgendwie dann okay. Und das ist die einzige, so, und ich glaube, die meisten Palästinenser ist scheißegal, was in der deutschen linken Sekte passiert. Außerdem, es gibt keine moralische Macht, dass wir, so, das ist für uns keine Diskussion. Ja, also da du mich ja bewusst die ganze Zeit schneidest, ich wollte dich sowieso fragen, Jossi, ob du dich selber als Anarchist definierst, weil dann kann ich da mal an meine Frage anschließen. Würdest du dich selber als Anarchist definieren? Also wie lange soll die Frage sein, weil vielleicht will ich dann nicht antworten. Sie soll recht kurz sein, sehr prägnant. Okay. Ja, ich wurde mich schon als Anarchist definiert. Ja, dann kann ich nicht nachvollziehen, du hast ja auch vorhin schon gesagt, ihr seid ja aus allen möglichen, da sind auch andere Leute dabei, die sich selbst als Anarchisten definieren. Dann frage ich mich, wieso du in den letzten Jahren mit hierarchischen, autoritären, dogmatischen, traditionskommunistischen, trotzkistischen Gruppen wie Revolution und wie den internationalistischen Arm, also Leuten, die hardcore heftig gegen Anarchisten eigentlich sind, von ihrer Ideologie her, Veranstaltungen gegen die Apartheidsmauer, wie man ja im Netz noch nachlesen kann, gemacht hast. Okay, da Schublade. Das ist doch genug mal. Man muss keine Schublade haben. Okay, egal. Ist das okay mit allem, dass ich das einfach ignoriere, weil es nicht... Ja. Ja? Okay, nein. Danke. Also ich will nur ganz kurz was sagen. Ich will nur ganz kurz. Weil es geht um Alex against the Wall. Richtig, richtig, richtig. Ich will nur ganz kurz sagen, dass mich einfach nur ärgert, dass mich einfach nur ärgert, dass in jeder Veranstaltung und in irgendeiner Art und Weise die kritische eine Frage gestellt wird, die kritisch zu einer Auseinandersetzung mit schon Patriotismus und sowas gestellt wird, wie auch in der letzten. Klar, immer das Prädikat Antideutsch auf die Stirn gekriegt. Nicht bei dir. Ja, nein, ich kann den Ansatz verstehen. Ganz. Es ist einfach nur widerlich, dass hier irgendwie immer das Prädikat Antideutsch auf die Stirn gestempelt wird. So. Ja. Das ist eklig, echt. Okay, können wir weiter und diese deutsche Grundfragen du jetzt vermeiden? Ja. Danke. Ja. Gibt es noch andere, die noch nicht gefragt haben? Und dann würde ich dann eine Frau sprechen? I want to ask, what is the difference like in Israel, if you are like Ashkenazi or Mizrahi or Black Jewish in Israel? Also ich will wissen, was der Unterschied ist zwischen so eine weiße Jude, so eine Ashkenazi europäische Jude, eine nicht europäische Jude oder schwarze Jude, so schon von Äthiopien. Also like see the Sephardi and Mizrahi community, like what is the discourse about what is happening is also in other Arabic countries where they live or the families come from. Und was der Diskurs ist in dieser mizrachischen Gemeinde, so arabische Juden aus arabischen Ländern, was der Diskurs da ist, über was in der Arab, what's going on in the Palestine, in the Arab countries or in Palestine? No, what's going on in the Arab countries and what is the relationship with the Israeli politics, with the state of Israel politics? Okay. Die ganze Sache, so die ethnischen Probleme im Judentum sozusagen, so in Israel gibt es natürlich schon ethnische Fragen und Weißsein und Schwarzsein, die alles ganz krass verschwiegen wird, weil wir sind alle Juden und wir sprechen nicht darüber, sondern es gibt keinen Unterschied. Es wird so viel mehr, so es gibt keine Rasseprobleme in Israel, nicht nur gegen Araber, so gegen Araber, ja, zwei Völker und so weiter, aber in Judentum gibt es kein Problem. So, darüber wird nicht gesprochen oder sehr viel verschwiegen. Aber was passiert ist, dass die arabischen Juden, die Juden aus arabischen Ländern oder Juden, die nicht aus europäischen Ländern gekommen sind, in eine sehr schwierige Situation sind, normalerweise die Unterschicht bilden und ihre Sprache, so Arabisch war ihre Sprache, als Feindessprache gesehen. So, sie sind schon in einem Ort, wo ich darf sagen in Israel, ich bin Pole oder ich bin Deutscher und man versteht, naja, ich bin deutscher Jude oder ich bin polnischer Jude. Sie dürfen aber nicht sagen, ich bin arabischer Jude. So, ich bin europäischer Jude, ist okay, weil Europa ist so friedlich und nett, obwohl da so. Eigentlich das ist unser Feind, also das ist der Feind von Israel. Deutschland ist, soll unser Feind sein, nicht Marokko oder Irak. Aber es ist vielmehr ein Problem zu sagen, naja, meine deutsche Kultur als deutscher Jude und so weiter, das ist total akzeptabel. Aber wenn ein arabischer Jude spricht, naja, ich bin Araber, Arabisch ist meine Kultur, ich höre gerne Umkultum und so weiter, das wird wirklich so als verdächtig gesehen. Und solidarisieren mit dem Feind oder sowas. Und so. Es wurde auch ganz viel gesprochen. Dass am Anfang, so als sie gekommen sind, vielleicht sind sie nicht so treu. Und diese treu sein, müssen sie auch bezeugen, so immer so zeigen. Treu, Loyalität zeigen. Und es gibt einen sehr großen Diskurs, auch in dem Mizrahi nennt sich orientalische Judengemeinden. Es gibt da ganz viele linke Kräfte, es gab auch die Schwarze Pantherin damals in den 70er. Es gibt auch die in der Linksradikale sehr aktiv sind und sehr beeinflusst von schwarzen Bewegungen in den USA oder von Franz Fanon auch und so weiter, so sich als Opfer von Zionismus und von Kolonialismus auch sehen und gleichzeitig auch ihre Rolle als Unterdrücker gegenüber den Palästinensern auch wahrnehmen, so sich schon irgendwie in eine Zwischensituation verstehen. Es ist alles sehr interessant und es gibt auch ganz viel Literatur darüber auch ähnlich, glaube ich. Ich würde aber nicht sagen, dass das eine irgendwie, die meistens davon, so die Unterdrückung, die war schon so sozialisiert, ist so inhärent, so, dass die meisten verstehen sich gar nicht so, wir sind gar nicht Araber. Wenn ich so einem, na, ich bin auch Aschkenazi, ich bin auch weißer Jude, aber na, wenn ein arabischer Jude Freund von mir, gell, zu jemandem und sagt, na, du bist Araber, so, da wurde nein, ich bin kein Araber. Es wird eine Beschimpfung für ihn sein. Für die meisten arabischen Juden, wenn man sie Arabisch nennt, ist es eine Beschimpfung. Auf Hebräisch, Arabisch ist sowieso eine Beschimpfung. So, wir haben in der Schule Leute so schwul oder Arabisch genannt. Dann ist es schon so klar. Also es ist eine sehr. Aber sie sind nicht so. Es gibt als politische Kräfte, es ist leider nicht so gut ausgedruckt. Es gibt in einigen Orten schon so organisierte Gruppen, die schon links sind, oder keinen Bezug auf die Besatzung nehmen, aber schon so als Misrache sich verstehen und mitkämpfen, aber es ist meistens ganz, ganz so, weil es so wichtig ist, dich als Teil von einer Nationalpolitik zu verstehen, und obwohl du da auch so unter Druck bist, aber es ist noch immer so, mindestens, es ist viel besser als Araber zu sein. So, wirklich. Es gibt ja auch die Überanpassung, nicht? Der Mörder von Rabin. Was? Der Mörder von Rabin, der war doch ein Misrachi. Der wollte zeigen, ich bin ein guter Jude. Ja, ja. Einmal jetzt Leute, die noch nicht gesprochen haben, Kai? Oder Frage, schön. Also du hast es gerade angesprochen mit der Identität, die halt über die Nationalität oder die Religion und so weiter geschaffen wird. Und ich habe das auch selber erlebt, dass irgendwie so ein Ansatz vorgeschlagen wurde, ja, jetzt sagt doch mal, wer ihr seid als eure Nationalität oder als eure Religion, und euch irgendwie dadurch eure Bedürfnisse und so weiter klar machen könnt, wie dann zum Beispiel die Lösung zusammenkommt. Und ich selbst habe das halt, also hier so in meiner Sozialisation in Deutschland eher abgelehnt, so eine Identität für mich zu schaffen oder sowas. Und ich wollte mal fragen, was deine Erfahrungen da so sind. Mit Identität? So ja, genau, oder wie du dazu stehst. So, ja, das ist natürlich, ich kann nur über mich sprechen. Ja. Für mich Identität ist schon wichtig und ich verstehe mich auch als Jude und auch als Israeli. Und ich verstehe auch, warum es ist wichtig für mich, und wichtig für anderen, sich eine Identität zu haben. Ich glaube, dass diese Ich bin Mensch sehr schön ist und richtig auch, aber es ist etwas, das normalerweise weiße Menschen von reichen Ländern sagen können. Viel einfacher als Leute von unterdrückten Ländern. So, es ist, die Identität ist schon ein Teil von einer Autonomie aufzubauen, um dich zu beschützen von Kolonialismus, von Unterdrückung, auch von Antisemitismus zum Beispiel. Und es ist eine sehr große philosophische, also es gibt auch Leute in Israel, die sagen, naja, ich bin auch Mensch, ich bin scheiße da, Judentum ist bescheuert, Christentum, Islam, ist alles scheiße, Israel ist scheiße, alles so ganz klar so Ablehnung gegen die Identität, und sie sind auch aktiv in der Bewegung. Es gibt auch Leute, die wirklich religiös sind, auch so jüdisch-religiös. Oder sehr traditionell sind, so traditionell, so sind auch queers, aber so gleichzeitig fühlen sich als Teil von jüdischer Kultur und haben jüdische Feste gefeiert und versuchen auch in eine jüdische Sprache, so nicht nur gleich, sondern eine religiöse jüdische Sprache oder traditionelle jüdische Sprache, ihren Anarchismus zu begründen. Also es gibt auch anarchistische Juden, deswegen ist auch in arabischen Ländern auch christliche Muslime oder Geschichte. Und auch christliche Anarchisten. Ja. Ja. Ich wollte eigentlich auf dich mal kurz reden, und zwar, also jetzt um Pauschalisierung oder Angriffe meiner Person in die antideutsche Richtung vorwegzunehmen. Also ich habe keine uneingeschränkte Solidarität mit der Staat Israel oder sowas, die habe ich mit gar keinem Staat und so. Also das muss ich nicht anfangen, aber wenn ich jetzt mir das angucke, auf was ich vorhin hinaus wollte, war nicht die Sache so von wegen, ihr kämpft mit Terroristen, den Personen an sich, ja, dass jede einzelne Person oder jeder einzelne Araber wirklich das darstellt. Und ich bin mir sehr wohl bewusst darüber, was ich in den Medien sehe und was ich in keinem Kopf verstehen soll. Aber ich wollte einfach um meine Frage nochmal zu bedeuten, ist es schon, also ich schätze es realistisch einfach so ein, dass die Dinge, über die wir bis jetzt reden, sind Kritiken, die sich in dem Staat abspielen, der relativ entwickelten kapitalistischen Pseudodemokratie-Staat darstellt, so wie die meisten. Also in dem wir uns leben, in dem wir uns bewegen. Und dass es da Rassismus gibt, dass es da Ausgrenzung gibt, Diskriminierung, dass es alles gibt, was wir jetzt hier kritisieren. Das ist klar und das muss auch kritisiert werden. Auf der anderen Seite frage ich mich, was steht nicht als Person, ja, nicht welche palästinensische Mörderbande steht da, das sage ich gar nicht, sondern was steht da für eine militärische und eine politische Macht, die freigesetzt würde, wenn es zum Beispiel so einen Rückzug gibt. Und entsteht da nicht ein Machtvakuum, wo jemand unter Umständen reinprescht und sich dann, und nichts gegen euch, ja, so überhaupt nicht, aber sich unter Umständen dann da Leute zurückziehen, daraufhin, ja, und die Leute dann da stehen lassen und dann werden unter Umständen andersgläubige Abgefahren, Frauen, ich will das gar nicht weiter ausführen, wie geht man damit um? Und das ist Realität. Und das ist das, was ich dann ergänzen möchte, fragen möchte auch an euch. Ich weiß auf jeden Fall, dass ihr mit dem Wasch Libanon zusammenarbeitet. Mit dem was? Wasch Libanon. Dieser Rasch. Wasch Libanon. Was wäre genau das, was, glaube ich, in diese Richtung geht. Dass ihr, also ich sehe da anarchistisch in ihren, sag mal, der Anarchist weiß ich nicht. Ich habe gesagt, das ist einer in ihrem Verhaltensweisen. Andererseits ist es einfach anarchistischer an. Dass ihr auf jeden Fall mit den Anarchisten, Anarchistinnen in den anderen Nationalstaaten, die Bedrohung, auch es ist an beiden Seiten Bedrohung, die wir umgeben von Nationalstaaten, die da genau in diese Lücke rein wollen, dass ihr auch mit den Leuten, die in ihrem eigenen Land, also in ihren eigenen Staat kämpfen, Kontakt aufgenommen haben, um gemeinsam irgendwo dem entgegenzukommen. Es ist mir, ich würde so vielleicht mit den Leuten sprechen, ich will nur sagen, so diese Angst von, es ist nur etwas, das sehr deutsch ist einfach für mich, so diese Angst von, dass es da keine Besatzung mehr gibt und dann was passieren würde, ne? So diese Angst, dass, was machen dann die Schwarzen, wenn kein Kolonialismus mehr gibt? Naja, ja. Ne, ist gute Frage, ne? So, wenn wir nicht mehr da verantwortlich zu sein für sie, was, sie können so Leute mördern, sie können eine Diktatorie aufbauen. Ja, ich würde aber sagen, ja, so, ist mir scheißegal als Europäer, so von dieser, vielleicht soll ich dann noch bleiben, die verantwortlich für sie sein, so diese Kolonialisten, so ist wirklich so, ich kann als israelischer Jude, so meine Stadt, so meine Eltern und so, diese ganze Struktur, dieses Land besetzt und dieses Leute täglich mördern und, and they are not only Jewish in Israel, there are a lot of Jewish in other countries, for example Argentina, and they're gonna steal that, you know? Like this imagination that Israel is the only safe place, it's really questionable for a lot of people. This yes, you know? yes. It's really but in this area of okay. The most lass uns in one place. Okay. Yeah. New York is they a bit more. Not the only Ich wollte auch erwidern zu dieser Frage mit dem Machtvakuum. Also ich meine, ich finde mal, also mir widerspricht das ein bisschen, dass das Machtvakuum so sehr ein Problem ist, also für die Mächte. Ja, ja. Und also ich habe Verwandte in Gaza, die jetzt plattgebombt wurden, die nur noch raus wollen, die finden nicht, wir können ihnen nicht zu essen schicken, wir können sie nicht rausholen, wir können dann, also so. Und die leben seit Jahren in diesem Irrsinn. Unter dieser Besatzung in Gaza zum Beispiel ist ein Machtvakuum. Also ich meine, da ist alles, das ist kein Machtvakuum, da kämpfen Clans, da ist die Besatzung, ballert rein, Leute werden bombardiert, umgebracht, so, aber es gibt ja keine wirkliche Struktur dort. Also Leute sterben, weil irgendwie der eine Clan jemand vom anderen Clan abmurksen und die meisten sterben immer noch, weil die Israelis bombardieren und die Leute aushungern und es keine ärztliche Hilfe gibt und Leute an schrecklichen Krankheiten sterben, weil die Kloaken überquellen. Also weißt du so, also es ist die Leute verrecken und zwar in Gewalt, Elend, Armut und Irrsinn. So, und das ist ganz egal, da fragt keiner, zu wem sie gehören, was ihre Ideologie ist oder was weiß ich was. Und dann diese Angst vor einem Machtvakuum, also ich meine, genau deswegen finde ich halt einen Prozess, wie den Prozess, wo anarchistische Israelis und Palästinenser und Internationale, also junge, linke Leute was miteinander machen. Du kannst ja irgendein Machtvakuum, was ein mächtiger, gewalttätiger Typ übernimmt, du kannst ja nur entgegenwirken mit genau so einem Prozess, indem du nicht den einzelnen Mächtigen das in die Hand lässt irgendwie und dann, upp, jetzt ist die Besatzung weg, weil irgendein Abkommen unterschrieben wurde und jetzt übernimmt halt Hamas oder so. Ich kann dem ja nur entgegenwirken, indem ich Teil bin von diesem Prozess. Und deswegen bin ich Teil von dem Prozess. Deswegen fahre ich dahin. Und deswegen bin ich froh über die israelischen Anarchisten. Weil damit ein anderer, ein Teil des Prozesses einer ist, den ich tragen kann und den ich richtig finde. Und der da was anderes reingeht. Und eben nicht denen die Macht zu überlassen. Und das machbar für ihn und ich war einmal. Mehr Fragen? Mehr Anmerkungen? Nee, danke fürs Kommen. Also wir sind eh noch da, glaube ich. Also wenn es in keinem Rahmen noch Fragen gibt, kann man die so ein besprechen. Ja, schönen Tag noch. Ich könnte noch, es gibt hier ganz viele Leute, die nicht aus Berlin sind. Wir haben viele große Kosten für Anwälte die ganze Zeit. Also wenn ihr eine Soli-Party organisieren wollt oder sowas, ihr könnt es immer kontaktieren. Das wäre nett. Christian braucht auch Geld. Ja, und Christian, so, es gibt einen Aktivisten, der gerade jetzt auf dem Krankenhaus liegt, schwer verletzt, auch finanzielle Unterstützung vielleicht braucht, für danach, aber gerade jetzt auch für jetzt. Naja, so, es wäre einfach nett, wenn Leute darauf auch denken. Nicht verstanden. Noch ein... Also noch jemand anders, der gerade da ist, ist gerade zum zweiten Mal wieder in den Knast eingefahren und braucht sein Geschenk auch. Oder so die Partys oder irgendwelche, einfach, dass er informiert wird, weil ich finde, es wird auch viel zu wenig informiert. So, er wurde festgenommen nach Rechtsextremisten in Hebron, die Leute angegriffen haben und er hat interviewt und dann die Polizei hat festgenommen. Das ist ja kommentiert von meinem, ne? Ja, okay. Ich glaube, er hat, ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber es, ja, er war da einfach. Das ist gut. Was an? Danke. Ich bin hier ein Mensch auch. Diktaturen und deswegen ist es auch gut, wenn es diesen Staat weiter gibt und deswegen kann man auch einsetzen, oder? Und dass Deutschland kein gerade als Deutscher hat, also deutlich nichts dagegen da. Und ich finde es gut, aber so richtig, wenn man sagt, dass wir nicht sagen, dass wir nicht sagen, dass wir nicht sagen, aber ich muss halt halb was ich schon sagen, dass die einen aus dem der Abstand halt reingefahren sind. Also die Deutschen vielleicht sagen, dass man halt Israel nicht kritisiert. Ja, das ist mal schon. Anti-Deutsch ist eine Bewegung, die gesagt hat, sie bleibt nicht, weil sie setzen die Grenzen, wie gesagt, und das ist auch die Solidarität, dass daraus entsteht, weißt du, was Minderheit, was Nationalbefreiung angeht, etc. Und das ist auseinander und das ist aus der Geschichte alles vorgekommen. Also als Deutsche und als Einwanderer zum Irgendjemand Lust hat, Faktor V ist mit rauszuschmeißen, die Truppe dafür tippt sich jetzt am Tresen. Das ist aber eine sehr repressive Aussage. Die Überlegungen sind, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deut in den letzten Jahren scheint wieder gar nicht mehr. Also ich glaube, die Hochzeiten der Antideutschen sind jetzt auch, ist glaube ich ganz schön über. Und ich weiß nicht, ich habe halt schon oft erlebt, dass es alleine kritisches Nachfragen zu streichen mit Vorwurf entgegenzutreten. Also die Antidekeule wird mindestens so oft gesprungen inzwischen wie die Antisemitismus. Also die andererseits andersherum, die Antisemitismuskeule, ja. Und da, also da, ich finde, da schenken sich dann beide Seiten nicht viel. Ja, natürlich, das ist beides in dieser Weise eine Phobie wahrscheinlich. Das heißt, Zwischenhalt. Also man muss nur eine Frage formulieren, die unter Umständen ja. Das ist ja unter der Gründung, wie er macht das. Er kommt auf Veranstaltungen auch gemacht. Aber was sonst die Antideutsche ist, die Antideutsche? Nee, weiß ich gar nicht. Er wurde einfach nicht voller. Er wurde als solche bezeichnet. Es wurde gleich als echte. Ja, genau, hat sie kritisiert, dass sie mit arabischen Extremisten zusammenarbeiten. Er hat kritisiert, dass sie mit Strukturen zusammenarbeiten, die gleiche strukturiert sind. Das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. War unsauber eigentlich, das ist es war keine typisch antideutsche. Meine Kritik war die, dass ich gesagt habe, ich habe keine Aber ich würde sagen, weil ich war schon in Palästina und der palästinensische Staat, also ich weiß, dass man von der palästinensischen Gesellschaft spricht, dass sie relativ aufgeschlossen ist. Ja, aber wen haben sie gegeben? Die haben die Hamas gelegt, aus zwei Gründen. Aus dem Grund, dass die Fatah jahrelang lächerlich gemacht wurde von den Israelis, dass jeglicher Verhandlungswille immer kaputt gemacht wurde. Und das ist dann aber Rabin wurde nicht von der Verhandlung. Nein, das stimmt, ja, aber diese Verhandlungen, die Verhandlungen zwischen der Fatah und Israel hauptsächlich geplatzt, als Rabin hat. Ja. Und danach sind von den Israelis rechte Parteien gewählt worden, Parteien, die nicht verhandeln wollen. Netanyahu war dann da und zweitens hat sie auch Korruption schuldig gemacht. Also da sind dann Gelder weggeflossen und die Hamas teuert halt dann auch mit Spendengeldern aus dem Ich bin zum Teil aus internationalen Hilfsgeldern beziehen. Ja. Also das muss man sehen, wenn zum Beispiel diese, weißt du, wie schlimm die Palästinenser leiden. Ich war zwar nicht da, aber ich habe schon. Ja, natürlich, also, auf jeden Fall. Aber man muss auch sehen, dass zum Beispiel in den Gebieten, wo die Hamas wirklich das Interesse drauf hat, dass da Spenden oder Wasserversorgung etc. hauptsächlich von denen kontrolliert wird und zurückgehalten wird. Das ist natürlich. Also ich kenne es. Also man kann doch nicht sagen, also entweder, also ich aus anarchistischer Sicht schon mal gar nicht, aber wenn man sagt, wir haben erstmal Demokratie und man verteidigt die Demokratie und das Volk wählt aus irgendeinem Grund eine Partei, die einem nicht passt, die Hamas passt mir überhaupt nicht. Ich finde, da sind richtig Verbrecher drin und die hat eine Verbrecherregime. Trotzdem, wenn ich sage, ich will das. Die leisten ja auch karitative Hilfe. Also das muss man ja auch sehen, also im Islam ist eine Spendenfest verwurzelt. Und das führt dazu, dass die natürlich als Wohltäter auftreten, dass es nicht gut ist, ist klar. Aber die Hamas hat halt nicht nur die Seite, dass sie halt Israelis sozusagen immer kontrahieren, sondern die haben halt auch die, dass sie sich halt um Kindergärten gründen, Schulen gründen und so weiter. Ja, und Hitler nimmt sich auch ein. Nein, aber deswegen kannst du doch nicht sagen, dass es zweitens. Was haben die getan? Dann kann ich auch sagen, das ist vielleicht Sharon, Netanyahu und alle mit dir. Mit Sharon hat sich ein Massaker gemacht. Also der war in Libanon, als die Maronisten Palästinenser abgeschlachtet haben. Und da war da hat er die Palästinenser nicht ausgelassen. Und was ist das bittere anders als was? Als bitteres daran was? Es ist nicht die Politik, die auf dem Hass und der Ablehnung Schau, das ist doch, guck mal, du hast doch gehört, Arabisch wird als Schimpfwort. in bestimmten Schichten, nicht in der gesamten Gesellschaft, aber in bestimmte rassistische Schichten wird der Schimpfwort benutzt. Und es gibt nun mal ganz viele Palästinenser, gerade die Palästinenser waren ja auch jahrelang, haben sich dagegen gewehrt, als antisemitisch zu wählen. Also in Jordanien gab es den 20. September. Der wurde begründet von den Jordaniern, weil die PLO keine Antisemiten sind, sondern nur Antisionisten. Da wurden sie beschimpft. Und das Ganze mit dem Meerding ist nur jordanisch, also das hat der jordanische König zu ihm gesagt. Der übrigens von Israel. Ja, aber zum Beispiel Hussein arbeitet mit Israel viel zusammen, weil die Staaten und so, die haben ja auch Verbindungen miteinander. Und dass ich gar nicht sagen will, dass die Hamas von Saudi-Arabien, die nicht sozusagen da nur verbrecherische Ansinnen sozusagen zu lassen, die unterstützt hat, das will ich gar nicht. Aber wie kann man dann sozusagen sagen, deswegen ist das andere Seite gut oder deswegen müssen wir weiter rein? Aber nun mal, ich würde schon sagen, dass also auch in unserer Gesellschaftsform, wenn Leute rausschmeißen und wenn irgendjemand sich dann noch beteiligen möchte, bitte ich Sie, dann hier mitkommen. So. Ja, auf jeden Fall. Wenn jemand dahin überlegt wird, dann kann ich mit dem zusammen sprechen. Dann kann ich mit dem nicht mehr diskutieren, ich kann mit dem nicht mehr diskutieren. Und damit haben wir für mich den Lösung. Da können wir eigentlich nicht bestehen. Fakt ist doch, dass die momentan der Schwächere haben. Das ist der einzige Ansatz, wo ich denke, vor allem Palästinenser sterben. Und dann zu sagen, weil es ein Aufgang ist, wenn ich die Weltanschauung habe, dürfen sie hier rotten werden. Aber darum geht es doch bei den Aktionen. Es geht doch um den Schutz von Dörfern. Und ich bin gegen Eigentum, aber ich bin dafür, dass wenn jemand jetzt in seinem Haus wohnt und egal, ob der nun sagt, ich bin sozusagen, ich habe ich ja Hamas gewählt, weil das und das und das. Deswegen darf man ja nicht einfach das Haus wegnehmen. Aber das wird doch getan. Das wird doch von der israelischen Armee getan. Und deswegen ist mir das dazu, sozusagen, und dann am ehesten, ich meine, wenn hier angesprochen wird, am ehesten kann man auch die Hamas bekämpfen, beziehungsweise antisemitische Ideen durch sowas. Also ich meine, wie will die Hamas sagen? Nein, ich habe innerhalb Kritte, also ich sehe auch die Argumentation, ich werde nicht fragen, nein. Ich muss nicht sagen, das ist ja auch immer so ein Grund von Kritik. Es ist natürlich auch, ich muss auch sagen, dass es natürlich auch so schwierig ist, wenn die Hamas sozusagen... Na und ich finde auch, ich finde auch, unterschreiben, ja, die deutsche Situation, Stellung genommen, Positionspapier rausgeben, etc. Nachher auch ganz genau das berichtet haben. Und dann auf einmal alle gesagt haben, oh krass. Ja. Also sagen wir es so, das ist natürlich, der diese Ideologie sozusagen übertritt, der muss man recht erzählen. Ja, und das ist und das der Staat, also der eventuell entstehen würde, diese Ideologie auch dazu muss es nicht 100% gedeckt werden. Dazu muss es die Macht geben, die reinkommt. Und die wartet auf die. Und das ist die einzige, aber das ist ja auch das Problem. Das ist aber auch schwierig, natürlich, das ist schon richtig. Aber auf der anderen Seite kann man auch nicht sagen, na gut, da haben die Europäer oder die Amerikaner oder die Franzosen oder wer auch immer hier vor 200 Jahren einfach mal was gebockt. Ja, scheiße, nehmen wir heute an, gehen wir wieder. Oder wird uns zu teuer, gehen wir wieder. Das ist ja, also das kann es ja auch nicht mehr. Ich würde fast kein Land kennen, in dem sich das europäische und das nordamerikanische die Mächte sozusagen rausgezogen haben. Also die führen ja immer noch sozusagen, die unterstützen auch immer noch ihre Leute und so weiter. Also ja, das ist natürlich noch schlimmer. Ja. Das ist dann noch die Krone oben drauf. Wenn sie dann kommen und den einzelnen Parteien, diese vorher gehen, dann auch noch irgendwelche hier irgendwie gesinnungsmäßigen Zuschüsse. Das ist natürlich die, ja. Und ich meine, diese ganze Islam-Nach und so weiter, die haben sich in der ganzen Süder-Gruppe und so weiter, das ist lange nach der Haut, das ist auch nicht. Es ist sicherlich nicht einfach. Thank you. Wir werden mit Ja, Aber die Alten, die kommen, also die haben uns jetzt die Position des Krieges ist zwei Lager, die man uns die neoliberalen Techniker, Ex-Falunismus, Friedensnix-Faschisten, und 14. März eher so Hisbollah-Konflikte. Und die alternativkomplizierten Libertären sprechen sie halt, positionieren sie auch für das 8. März-Bürgerkrieg, wo weil sie halt meinen, auch das Wolle dabei ist, Hauptsache gegen diese Mannen. Das ist so halt stimmt, das ist also sicher. Die andere anarchistische Gruppe sagt, okay, das ist völliger Unterschied, also das haben wir schon gesehen, aber es funktioniert schon klar, also weder auf seitlich 14. März-Bürgerkrieg ist auch alle aus dem 8. März. Und also zum Beispiel die Anarchist Against the Wall arbeiten auch schon. Die Alternativkommunisten Libertären waren ja auch in der Alternativ-Libertären Frankreich, aber mit denen haben sie sich ja angesprochen, weil die haben sie auf dem Libertären und die haben sich die Libertären und die französischen Genossen, die Genossen, die die haben es dann überworfen, weil sie den Generationsraum mit dem Libertären und Alex ganz. Die sind ein bisschen umstritten. Also, wie schon gesagt, da gibt es extreme Spalten. Die wollen nichts mehr zu tun und die Leugnen der. Hier liegt noch das Aufnahmeteil von Uhren. Wer hat denn das eigentlich aufgenommen? Weißt du das? Da hatte doch vorhin jemand den Vortrag aufgenommen, hat gefragt und hat es verlinkt. Und das ist dann das Höchste. Ja, wird das ja Kontakt zu ihm haben, um zu erfahren, ob er es veröffentlicht oder wo er es veröffentlicht. Das habe ich nebst am besten an der Strecke gehabt und dann sage ich ihm, wird das dann schon mal melden, sondern dann habe ich. Da Moin. Hallo. Das hat jemand liegen lassen, der hat die Lossi-Bata-Sache aufgenommen und hat es auf dem da liegen lassen. Wenn er das fragt, dann kann er sagen, ich würde gerne Kontakt zu ihm haben, was er mal macht, damit ich wissen kann, ob ich da rankommen kann oder was er damit machen kann. Ich habe deine Nummer eingespeichert. 1,50 pro Wiederverkäufer bei mehr als 10 Stück? Ja. Das ist doch die BIP der Freien und das ist doch sowieso unser Partner. Die Leute. Ja, ist ein großes Problem. Ja, ich komme auch mal von da. Also hier hat sich kein Kopfler gehört. Die Ansprechperson ist Lass uns noch irgendwie einen Strich und einen Kreis machen, weil dieses A ist auch eine, ne, apolitisch, das ist auch so eine Verneinungshilfe. Heißt alle Folgen. Was, Verneinungshilfe? Ein A, das ist im Deutschen eine Verneinungshilfe auch. Apolitisch, so, und unpolitisch, genau. Deswegen kannst du doch einfach... Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Das kann eine Ehe sein. Oh mein Gott! Wenn man vorher die Bewegung gefunden hätte. Wir haben vorher schon mal gesprochen. Ich wollte meine Bücher zwischen den Wohnungen. Ich geh mal kurz zum Büro dann. Ja. Ja klar, das ist übrigens eigentlich ein Teil von Büro da. Findet gerade unten auf der Wiese statt. Ja, das ist ein Hier, das, der reduziert ihn. Thank you. Thank you. Thank you. Ja, ja. Thank you. Die sind da hingegangen, deswegen sind sie auch gerade hier. Die debattieren gerade darüber, ob sie diesen Kongress jetzt schnell noch abbrechen, um ein Zeichen zu setzen. Da sind die, die das organisieren, jetzt gerade noch mit dazu gegangen. Mir ist ein Wichtigkeit, ich habe sowas wie 10 Termine zum 5-Kurs, 8-Termine, also so tun, als wäre der Vortrag im Kurs, dann halt bei der Stimmung. Thank you. Alternativ dagegen? Wir haben schon so ein Zettel. Habt ihr schon? Weil die kann man dann da reinwerfen. Ah, cool. Weil die muss man ja auch, also das Feedback, das braucht man ja für uns jetzt zu sagen. Sonst ist es ja nur ein Feed und kein Back. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob das morgen noch ist. Ja, momentan wird auch gerade diskutiert, ob das abgebrochen wird. Ja. Deswegen sind die eigentlich Ahnung haben, auch gerade in der Diskussion zu diskutieren und dann die Stecker. Mal wieder runter. Also der Punkt hier, 18 Uhr, das ist Blockchain. Also quasi auf mit dieser Aquafaris. Da diskutieren gerade welche drüber, ob dieser Kongress abgebrochen wird, ja. Aber das ist offen oder? Ist mir unklar, was steht denn da? Na, hier steht Workshop versucht, eine kritische Reflexion über sexistisches und heteronormatives Verhalten. Ah nee, das ist nicht das, das ist ein anderes Treffen. Die wegen Forest, die sind da drüben halt. Also, kann alles Mögliche sein am Kotti. Muss hier, nicht. Hier war es ruhig. Hier war es ruhig. Also ich habe nichts gesehen. Pflege und Stärke. Weißt du, was mit Ich habe vorher mit dem aufgenommen, der läuft jetzt seit 3 Stunden. Der läuft, hat er jetzt alles aufgenommen. Du hast das krasse Tape. Nee, nur den habe ich vorher beim Anarchist Against the Wall halt.